in Paris sind die Mädels so süß, wenn sie flüstern, Monsieur, ich bin dein. In Paris ist's im Frühling so süß, ein Monsieur bei den Damen zu sein. Jeder lacht dir zu, jeder sagt dir du, schwört dir treu zu sein, doch nicht dir allein. In Paris sind die Mädels so süß, wenn sie flüstern, Monsieur, ich bin dein.